Ja, am Anfang immer noch so dieses ritualisierte Räuspern. Das ist ganz wichtig, dass man sich auch mal ordentlich durchräuspert, bevor man so eine Sendung anfängt. Moment. So, das war schon ganz gut. Und dann kann ich jetzt auch gleich anfangen mit der Sendung. Und ich guck mal aufs Datum. Oh, ist ja schon fast Weihnachten. Ja, dann kann man ja auch mal ein weihnachtliches Intro spielen. Und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Das bin ich. Ich bin hier der Nerd. Ich bin Steffen. Mache ich eigentlich eine weihnachtliche Sendung? Ich habe eigentlich keine weihnachtlichen Themen, was ein bisschen irritierend ist tatsächlich, sondern heute komme ich eigentlich gänzlich ohne weihnachtliche Themen aus, weil es ist wahnsinnig schwer, im Dezember schon Weihnachtscomics zu besprechen, weil so viele kommen da tatsächlich gar nicht raus. Das häuft sich immer tatsächlich eher so ein bisschen vor Weihnachten. Ich gehe mal eben in meine Themenvorstellung. Und zwar werfe ich zuerst einen Blick in die aktuelle Panini-Vorschau, nämlich die Panini-Vorschau Nummer 65, und schaue mir da explizit die deutsche Veröffentlichung von Convergence und Secret Wars an. Convergence ist, wenn ich das richtig sehe, schon komplett geplant für die nächsten Monate. Bei Secret Wars fängt das Ganze jetzt gerade so ein bisschen zaghaft an. Ich habe auch einiges hier zu Secret Wars auch schon gesagt und muss eigentlich gar nicht mehr so viel über den Inhalt sagen. Auch Convergence, also wenn ihr nochmal Informationen haben wollt zu Convergence inhaltlich, gibt es da eben auch Podcasts hier bei uns im Feed, die sich damit auseinandersetzen. Oder ihr geht einfach auf den Blog auf nerdnerdnerd.blogsport.eu und dort findet ihr dann unter der Suchfunktion gibt ihr einfach Secret Wars oder Convergence ein und dann findet ihr die Sendungen, die sich eben genau mit diesem Thema beschäftigen. Dann geht's auch direkt in den Gastbeitrag von Max, den sogenannten Max des Monats. Der guckt sich den Comic Maus von Art Spiegelmann an. Ist auch nicht wirklich weihnachtlich, eigentlich im Gegenteil. Dann geht's in meine Comic Reviews. Da schaue ich mir an Howard the Duck Nummer 1, das neue. Dann geht's weiter mit Secret Wars 2. Nummer 1, das ist so ein witziges kleines Spoof-Comic, was Marvel da jetzt veröffentlicht hat auf Secret Wars selber. Und dann geht's weiter mit Moon Girl and Devil Dinosaur, auch eine neue Nummer 1. Das sind meine Marvel-Comics für dieses Mal und es gibt keine DC-Comics, weil ich habe nichts gelesen. Und am Ende gibt's dann noch den Klassiker. Das sind dieses Mal die klassischen Nintendo-Comics, die Comics von Nintendo, die damals auch auf Deutsch erschienen sind. Ein wichtiger Teil meiner Kindheit sozusagen. Und dann gehe ich noch in die Previews und in die Nerd-Nerd-Nerd-Programmvorschau. Los geht's mit einem etwas leidlichen Thema für mich, nämlich mit Convergence. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich dieses Thema so ein bisschen auch zu den Akten legen könnte. Tatsächlich kann ich das nicht, weil ich bin im letzten halben Jahr öfter mal gefragt worden, von Hörern oder auch Nicht-Hörern, also Twitter-Followern hauptsächlich, soll ich Convergence überhaupt lesen? Und ich habe meistens abgeraten, habe gesagt, also wenn du nicht wirklich ein totaler DC-Nerd bist und dich gut mit der Kontinuität auskennst, dann lass es besser. Das ist auch tatsächlich weiterhin mein Urteil, also bevor ich auch nur ein weiteres Wort verliere, wenn ihr nicht wirklich mit der DC-Kontinuität der letzten, zumindest der letzten 30 Jahre vertraut seid, dann spart euch Convergence gänzlich, springt zum nächsten Thema, irgendwie bis zum nächsten Gastbeitrag und spart euch den nächsten Beitrag. Im Grunde genommen lohnt sich Convergence nämlich wirklich nur für die Leute, die das ein bisschen überblicken können. Ich will aber dennoch einen kleinen Überblick liefern über Dinge, die sich lohnen, die man gelesen haben sollte, weil Convergence war nicht ganz ohne Highlights. Gott sei Dank, es gab ein paar Highlights. Der ganze Event findet im Grunde genommen statt, so zwischen 5. Januar und 1. März, also innerhalb von knappen 2 Monaten ist das ganze Ding dann auch abgefrühstückt, was ungefähr auch der Zeit entspricht, in der das bei DC im vergangenen Jahr abgefrühstückt wurde auch. Die Hauptserie wird in 5 Einzelheften stattfinden, wobei immer wohl zwei Hefte in einem Band drin sind. Das geht nicht ganz auf, weil man ja irgendwie 8 Hefte hat. Eigentlich hat man 9 Hefte, also mit der Nummer 0, die kommt dann ja auch raus. Man fängt also wirklich mit Convergence Nummer 0 an, immer so in Zweierschritten. Was im 5. Band drin ist, der ist hier gar nicht genannt. Also wenn man den Hauptevent lesen möchte, kann man das gerne tun. Da passiert auch eigentlich im Grunde genommen alles Wichtige, also für die Story selber ist passiert da alles Wichtige. Dann geht es weiter mit dem Batman Sonderband 47. Wenn ihr nicht wirklich Batman-Fans seid, und ich habe von den Sachen, die hier drin sind, grob gar nichts gelesen. Also da sind hier enthalten Detective Comics, Shadow of the Bat, Batman and the Outsiders und Batgirl, jeweils 2 Hefte, eben die beiden Convergence-Hefte dieser Serien. Ja, das sind irgendwie fast 200 Seiten. Ich weiß nicht, wie viel sich davon lohnt. Ich habe nur gehört, dass diese Shadow of the Bat-Geschichte eben mit Azrael ziemlich furchtbar sein soll, weil da eben auch so diese alten, was sind das, Gen 13, glaube ich. Oder ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber das sind irgendwelche alten Wildstorm-Charaktere, die es heute eigentlich gar nicht mehr so wirklich gibt. Das sind, glaube ich, sogar noch Charaktere, die aus Image-Zeiten kommen. Das Ganze ist eigentlich der Rede nicht wert. Also solltet ihr nicht wirklich entweder Fans dieser alten Wildstorm-Figuren sein oder totaler S-Bats-Fan, was ich aber im Grunde genommen auch nicht wirklich verstehen könnte. Wie gesagt, ich finde das schwierig, weil ich nichts darüber weiß. Dann geht's weiter mit Batman Nummer 45. Da sind die Batman und Robin Hefte drin. Das ist im Grunde genommen so ein bisschen so die gefühlte Fortsetzung von dem, was Grant Morrison noch vor Flashpoint gemacht hat mit Batman und Robin. Also es ist eben Damian Wayne und Bruce Wayne. Da fand ich also vom Angucken den Zeichenstil so seltsam und so komisch, und das ist auch nicht schön anzugucken, dieses Heft. Fand ich ein bisschen schief. Kann ich also auch nicht wirklich empfehlen, wobei da euch vielleicht ein Batman-Fan was anderes sagen würde. Wenn ihr also Batman-Fan seid, hört dann nicht unbedingt auf mich. Keine Ahnung. Uneingeschränkt empfehlen kann ich die beiden Superman-Hefte, Nummer 44 und 45. Da sind Convergence Superman 1 und 2 drin von Dan Jurgens und Convergence Adventures of Superman 1 und 2 von Marv Wolfman. Also jeweils geschrieben. Die beiden Geschichten sind insofern schön, weil die Superman-Geschichte ja tatsächlich aktuell auch fortgesetzt wird in Superman Lois and Clark. Das heißt, das ist eine der wenigen Geschichten, die tatsächlich eine Fortsetzung erfahren hat. Die ist auch schön geschrieben. Geht eben darum, dass Superman und Lois Lane da ihren Sohn bekommen. In Superman Nummer 45 ist dann eben Adventures of Superman drin. Das sind die Bronze Age-Figuren. Das sind das originale Supergirl mit dem Kopfband und eben der Bronze Age Superman, so quasi 1900, ganz grob gesagt, so 1978 muss man die Figuren tatsächlich, also das ist, ich weiß nicht, warum ich da so eine genaue Zahl sagen kann, aber das ist eben so der End-70er, Früh-80er Superman-Supergirl in diesem Heft. Ich kann beide Geschichten empfehlen, vor allem deswegen, weil Adventures of Superman als eine der wenigen Geschichten sich so ein bisschen außerhalb dieses Schema Fs bewegt. Sonst hat man immer so 2 Domänen, 2 Regionen, die aufeinandertreffen, 2 Städte, die aufeinandertreffen und dann gegeneinander antreten müssen. Und hier ist es tatsächlich so, dass Supergirl und Superman erstmal in so eine Phantomzone oder glaube sogar in die Phantomzone wechseln und da erstmal ein Abenteuer erleben und erstmal so gar keine Verbindung zwischen 2 Welten passiert. Die Justice League-Hefte Nummer 44 und 45, da muss ich gucken, das ist einmal Justice League Convergence und einmal Justice League of America. Justice League war, glaube ich, das mit der Justice League Detroit. Das war die Justice League, die noch bis, ich glaube, bis in die Mitte der 80er Bestand hatte, bis ungefähr um Legends herum. Und dann eben von den Autoren, also ich glaube, ein Großteil der Figuren ist jammerlich gestorben in den letzten 5 Heften. Ich habe die mal gelesen, die sind wirklich böse. Also ich glaube, Gypsy zerlegt's da, dann zerlegt's Vibe. Und also das ist nicht schön zu lesen, weil da wirklich Figuren sterben, mit denen man sich langsam, mit denen man sich über Jahre natürlich angefreundet hat. Und das sind eben genau diese Figuren. Gypsy, Wipe, der Martian Manhunter, Aquaman, Elongated Man sehe ich hier noch, dann, Gott, Captain Steel hieß der, glaube ich, oder sowas, oder Commander Steel, genau. Das ist eben Justice League Nummer 45. Das ist tatsächlich Justice League of America, genau. Und in Justice League 44 hat man eine sozusagen All-Female Justice League mit, oh Gott, wen sehe ich hier, Mera, Supergirl, Satana, Vixen und Jade sind hier noch mit dabei. Da hatten wir, glaube ich, mal auch in Nerd & Nerd schon mal drüber gesprochen. Die machen da also im Grunde genommen Kind pinkeln und dann greift der Flashpoint Aquaman an. Habe ich nicht gelesen. Sah aber von der Zeichnung ganz gut aus. Das ist Vincente Kifuentes, genau. Und im anderen Heft sind es Fabian Nicieza und Chris Cross. Sind auch zwei fähige Leute. Ich glaube, die Criss-Cross-Geschichten, also das zumindest das erste Heft von den beiden Justice League of America-Geschichten, sieht wirklich richtig gut aus. Beim zweiten hat es ein bisschen abgenommen. Green Lantern Nummer 44 enthält die Geschichte Green Lantern Parallax 1 und 2. Ist sicherlich für so einen Hardcore-90s Green Lantern-Fan ganz interessant, weil da, glaube ich, Kyle Rayner auf Hal Jordan, a.k.a. Parallax, trifft. Habe ich eigentlich jetzt auch nichts Schlimmes drüber gehört. Ist halt so wahrscheinlich so für den Green Lantern-Fan eher was. Tut auch nicht weh, ist nur ein Heft. 5 Euro, passt schon. Der Superman-Sonderband Nummer 60 sieht ja schon ein bisschen anders aus und der ist also wirklich auch mit Vorsicht zu genießen. Da sind drin Convergence Action Comics 1 und 2. Das ist die Geschichte um Power Girl, die in die Welt von Red Son Superman geht. Die war also nach all dem, was ich gehört habe, und ich habe damals zu Zeiten von Convergence habe ich den Podcast gehört von Weird Science, und die haben ja an Convergence auch gar kein gutes Haar dran gelassen, und die haben also auch mit Action Comics, da haben die kein wirklich positives Bild erzählt von diesen Geschichten. Superboy 1 und 2 habe ich nicht mitgekriegt, das ist, glaube ich, dann der Kingdom Come Superman gegen den 90s Superboy. Dann so mein Sorgenkind so ein bisschen, Convergence Supergirl Matrix 1 und 2. Da ist tatsächlich nur das erste wirklich gut. Das zweite ist ein bisschen mies, weil im Grunde genommen hätte man das Heft Ambush Bug Nummer 1 nennen müssen und gar nicht Supergirl Matrix Nummer 2, weil das eigentlich ein Ambush Bug Heft ist. Also auch die Serie, das erste Heft, meiner Meinung nach ist das erste Heft durchaus eins der Highlights des ganzen Events. Es ist ein bisschen das einsame Highlight, weil danach kommt dann eben The Man of Steel 1 und 2, und das ist eben die Geschichte von John Henry Irons, wie er gegen irgendwelche, das ist, glaube ich, dann tatsächlich Gen 13, gegen diese Wildstorm-Figuren kämpft. Also das eben auch nicht wirklich gut, und ich weiß nicht, ob sich das lohnt, so einen ganzen dicken Band sich zu holen. Wie viele Seiten sind das? Wahrscheinlich auch wieder um die 200. Ja, auch wieder um 200, auch wieder für 20 Euro. Also nur für Supergirl Matrix für ein Heft, der wegen meiner auch noch das zweite. Ich weiß es nicht. Müsst ihr selber entscheiden. Der Convergence Sonderband Nummer 1 ist dann wieder genauso ein Ding. Also im Grunde genommen könnte man das alles Convergence Band Superman, Convergence Superband, bla bla bla. Das ist alles irgendwie das gleiche Format, nur halt eben so ein bisschen thematisch zusammengeführt. Im Sonderband 1 sind enthalten Harley Quinn 1 und 2. Die habe ich beide gelesen, die habe ich auch in Print vorliegen. Das ist eben die Geschichte, spät 90er Harley Quinn gegen Captain Carrot, was ja eben auch damit geendet ist, dass Harley Quinn zumindest augenscheinlich Captain Carrot gekillt hat, was ich ein bisschen heftig fand. Ist ganz nett gezeichnet tatsächlich, also ich mochte die Zeichnung da relativ gerne. Die Cover sind auch schön, die Cover sind fast schon das Schönste an dem ganzen Ding. Convergence Green Arrow 1 und 2 habe ich nicht gelesen, kann ich nichts zu sagen. Nightwing und Oracle ist dann, glaube ich, schon die Geschichte, wo Nightwing und Oracle heiraten. Was wohl irgendwie, also dass das Dick Grayson und Barbara Gordon ja immer so ein Techtelmechtel miteinander hatten. Und das führt hier in diesem Heft tatsächlich dann dazu, dass die beiden dann schlussendlich heiraten. Ich denke, für so einen Batman- oder Nightwing-Fan aus den 90ern dürfte das definitiv ein Thema sein. Aber ich fand das also auch überhaupt nicht interessant, deswegen habe ich es eben auch halt auch nicht gelesen. Gelesen habe ich aber das Crime Syndicate 1 und 2. Und da hat es das klassische 60er-Jahre-Crime Syndicate von Erde 3 eben mit den 1-Million-Charakteren zu tun. Und das ist eine schöne Charakterstudie. Also da schafft es, ich glaube, das war Brian Buccellato, der die Geschichte geschrieben hat, der schafft es also tatsächlich, eine schöne Charakterstudie dieser eigentlich klassischen bösen Charaktere zu schreiben. Und das ist da schon ganz schön gelungen. Ist auch ein Mixed Bag, dieser Band, weil da sind, wie gesagt, zwei Geschichten drin, die ich komplett gelesen habe, die anderen beiden eben nicht. Wenn man dann daraufhin noch Batman-Fan ist und dieses Nightwing und Oracle-Heft haben möchte, dann darf man da zugreifen. in Conversions Sonderband Nummer 2 weiß ich halt nur von diesem Wonder Woman Heften 1 und 2, die da drin sind. Das ist die Geschichte, das ist glaube ich auch so diese 70er Jahre Wonder Woman, wenn mich das nicht komplett täuscht, die es da mit irgendwelchen Vampiren zu tun bekommt. Das war nicht schön geschrieben, das war nicht schön aufgedröselt, das war irgendwie seltsam und machte auch irgendwie keinen Spaß und war irgendwie anstrengend und komisch. Außerdem enthalten Catwoman 1 und 2, das ist dieses, ich glaube, das ist die klassische, nicht mal die klassische, sondern die 90er Jahre Catwoman mit diesem, ja, lila, pinkfarbenen Dress und den dicken Titten. Also das ist irgendwie auch überhaupt nicht schön und die haben es da eben mit, weiß ich gar nicht, mit was für einem Batman, die es da zu tun bekommt. Ah ja, Kingdom Come Batman, okay. Und dann eben Green Lantern Corps 1 und 2, wo ich gar nicht weiß, worum es geht. Es ist irgendwie Guy Gardner und überall, wo Guy Gardner ist, und dann kann das kann nur furchtbar werden, weil dann ist es wahrscheinlich dieser Zero Hour Guy Gardner. Nee, nicht gut. Dann den Convergence Megaband. Da ist drin Justice League International Nummer 1 und 2. Die habe ich auch beide gelesen. Die fand ich extrem enttäuschend, weil da eben Booster Gold fehlte. Das heißt, man hatte zwar Blue Beetle, aber Booster Gold eben nicht. Justice Society of America ist, soweit ich das gehört habe, eine schöne Charakterstudie auf die ältere Generation, auf die Golden Age Helden, die hier also alte Opas geworden sind praktisch. Dann hat man Hawkman 1 und 2, habe ich auch nicht mitgekriegt, wird vielleicht für Leute interessant sein, die ein bisschen was über Hawkman wissen wollen. Der ist ja jetzt auch in Legends of Tomorrow mit dabei und in Flash und Green Arrow mit dabei gewesen, oder Arrow heißt es ja glaube ich auch nur, mit dabei gewesen in der Serie. Vielleicht da mal reingucken. Shazam 1 und 2 fand ich waren auch Highlights dieses ganzen Events, weil die so diese Cheesiness des klassischen Golden / Silver Ages Shazams eben auch transportiert haben. Swamp Thing habe ich nicht gelesen, The Question habe ich nicht gelesen, New Teen Titans habe ich auch nur am Rande mitgekriegt, Suicide Squad kenne ich halt auch nicht. Also für die Shazam-Hefte weiß ich nicht, wenn ihr in der Lage seid, Englisch zu verstehen, Englisch zu lesen, holt euch die Einzelhefte irgendwie über einen Comic-Shop oder sowas, weil das sind wirklich zwei schöne Hefte, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür so ein 30, was kostet der ja, 30 Euro Megaband mit fast 400 Seiten sich zuzulegen, ne, ist halt eben schwierig, es sei denn natürlich, ihr habt jetzt irgendwie so ein Swamp Thing Fable oder irgendwie The Question, was aber, glaube ich, auch eher sowas wie klassische Erde 4 gewesen ist, eben auch, ich glaube, mit Blue Beetle, Captain Atom und noch ein paar anderen Figuren. Und wie gesagt, das Justice League International ist so ein bisschen hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben. Die kriegen es da, glaube ich, eben auch mit Kingdom Come Figuren zu tun. Shazam kämpft dagegen, das ist eigentlich auch eher ein Kampf gegen seine eigenen Schurken, deswegen ist das Heft auch so schön. Ja, kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen, weil es ist halt eben auch schon ein halbes Jahr her, dass ich die Sachen gelesen habe, aber ich habe Shazam als sehr positiv gespeichert. Dann haben wir hier Flash Convergence, da sind die beiden Flash-Serien drin, The Flash und Speed Force. Wenn ihr Flash-Leser seid, nehmt das mit. Also ich habe The Flash gelesen, 1 und 2, und ich habe das erste Heft gelesen von Speed Force, weil einmal hat man tatsächlich Barry Allen im The Flash und in Speed Force eben Wally West, das heißt, da werden auch beide Lager, werden da glücklich, und in Speed Force ist außerdem noch Fastback von der Zoo Crew mit dabei, diese blaue Schildkröte, der Speedster aus der Zoo Crew. Das hat mir also, die haben mir beide sehr gut gefallen, weil Barry Allen tatsächlich auch in Convergence selber zum Ende hin noch eine große Rolle spielt, und das wird hier tatsächlich aufgesetzt. Das war's. Also das ist alles, was jetzt zumindest im ersten Schritt von Convergence erscheint. Mir fehlen da ein paar Hefte, also mir fehlen die Hefte mit den Young All-Stars, hätte ich jetzt fast gesagt, also mit den Nachfolgegenerationen der JSA, da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie die hießen, All-Star, irgendwie sowas, keine Ahnung. Die sehe ich hier nirgendwo, Plastic Man und die Freedom Fighters fehlt hier. Die sind also auch noch nicht mit aufgeführt. Und was ich für einen großen Frevel halte, und vielleicht kommen die Hefte noch in dem nächsten Band, irgendwie Convergence Megaband oder Convergence Band 3 oder sowas, das Booster Gold Heft ist hier auch nicht drin. Also entweder bringen die das noch, oder es kommt tatsächlich gar nicht auf Deutsch, dass das also genau die Sachen sind, die nicht kommen. Diese Bände sind aber hier tatsächlich in dieser Checkliste auch gar nicht aufgeführt. Das heißt, irgendwie ist das seltsam, oder die machen den fünften Band irgendwie als Sonderband und machen alles, was fehlt, da noch rein. Kann ich mir aber irgendwie auch nicht vorstellen. Also irgendwie ist das seltsam, dass genau diese Hefte fehlen, weil gerade Booster Gold extrem wichtig ist für das Verständnis der Hauptserie. Und sollte das auf Deutsch nicht kommen, lieber Panini Verlag, entweder habt ihr es hier vergessen mit aufzuführen irgendwo oder ich habe mich verlesen, aber ich glaube tatsächlich nicht, weil ich bin das vor der Aufnahme schon mehrfach durchgegangen, um halt eben so ein bisschen die Highlights auch rauszuschreiben. Und das ist also meiner Meinung nach ein ziemliches Versäumnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Das eben zum Thema Convergence. Also wie gesagt, pickt euch die Rosinen raus und dann entscheidet, ob es euch das wert ist, dafür einen ganzen Sonderband zu besorgen. Und wenn ihr Batman und Superman und Justice League Leser seid, nehmt die Hefte halt einfach mit. Also wenn es sowieso innerhalb der Serie läuft, nehmt das eine Heft wegen meiner gerne mit. Bei Superman und Justice League kann ich das sogar vertreten, dass ihr jeweils beide Hefte mitnehmt. Bei dem Rest müsst ihr euch einfach vom Gefühl leiten lassen. Und ich kann euch eines sagen, es ist nicht wirklich so diese Zeitreise, die DC uns im Frühjahr versprochen hat, sondern es ist eigentlich etwas, was irgendwie komplett am Ziel vorbeigeschossen ist, leider. Also Convergence hätte besser sein können, hätte man sich die Mühe gemacht und nicht einfach nur Stuntcasting betrieben und die Autoren an die Serien gesetzt, die sie sowieso schon mal geschrieben haben. Also das hat manchen Sachen, die ich gelesen habe, auch eher geschadet. Ja, gut, dann gehen wir nochmal in Richtung Secret Wars. Im Februar geht nämlich Secret Wars auf Deutsch los. Da wird es eine neunteilige Miniserie sein, die zweiwöchentlich läuft. Da weiß man bei Panini also schon, dass es auf 9 Hefte hinausläuft. Da wird es also so sein, also wer die Avengers jetzt gelesen hat, kann da einfach auch nahtlos weiterlesen, weil da mehrere Plotpoints ja auch fortgeführt werden. Da gibt es eben eine neunteilige Miniserie und dann geht es auch direkt weiter in Spider-Man. In Spider-Man wird ab Heft Nummer 32 ab dem 2. Februar Spider-Island veröffentlicht, was ich ganz schön finde, weil man da also sich so auf die Serie konzentriert, die auch in den Heften ganz gut funktioniert hat. Spider-Island war ja auch so mit einer meiner Lieblings-Events. Ich fand die Spider-Island Secret Wars-Reihe jetzt nicht so bombengut, hab das auch nicht zu Ende gelesen, deswegen weiß ich nicht, wie das ausging. Ich habe aber auch Spider-Verse doppelt gekauft. Dann machen mir die 2-3 Hefte mit Spider-Verse dann also auch nichts mehr. In den Avengers-Heften ist einerseits natürlich das große Finale von Avengers und New Avengers mit dabei. Ganz wichtig. Und dann geht's los mit Secret Wars 2099 1 und 2. Das sind so die Avengers im 2099-Universum. Habe ich das erste Heft, glaube ich, gelesen. Und ich glaube, das zweite auch noch war nicht nur gut, aber egal. In die neuen X-Men Nummer 32 geht's dann los mit Years of Future Past. Da habe ich tatsächlich auch nur das erste Heft gelesen. Ist eine schöne Fortführung dieser Days of Future Past Geschichte. Hat mit dem Film nichts zu tun. Also wenn ihr den Film gesehen habt, heißt das nicht automatisch, dass ihr problemlos diesen Event verstehen werdet. Also wenn ihr das originale 80er Jahre Days of Future Past kennt, mit diesem Konzept dieser alternativen dunklen Zukunft vertraut seid, dann guckt hier mal rein. Wenn ihr die X-Men sowieso lest, ja, überlegt euch das gut. Ist nicht unbedingt für jeden was. Also ich fand es erst sehr sperrig, aber war von der Prämisse her ganz interessant. In Iron Man Thor 8 und 9 geht's dann los mit, tatsächlich auch erst in Heft 9 geht's dann los mit Armor Wars, also Iron Man, dem Iron Man Event, Storyline, was auch immer, in Secret Wars und eben Thors Nummer 1. Von Armor Wars habe ich auch nur das erste Heft gelesen, das war mir zu düster und das ist eine Welt, wo jeder so eine Rüstung hat, also auch die Superhelden in dem Universum haben eben alle so eine Rüstung und das ist ein bisschen schräg. Thors Nummer 1 war ganz witzig, weil das war so CSI Battleworld, die Thors sind ja so die Polizeitruppe von Battleworld. Ich habe Thors auch ganz gelesen, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dreht sich so grob um den ultimativen Thor, der hier so ein bisschen die Zugfigur ist, sag ich jetzt mal. Und ist ganz witzig gemacht, ist eine schöne Ergänzung zum Hauptevent. Kann man mal mitnehmen. Dann gibt's das Deadpool Special Nummer 8 mit Deadpools Secret Wars. Das ist total abgedreht und cool, kostet nur 6 Euro. Nehmt's mit. Also ich habe das auch schon gelesen, nehmt's einfach mit. Nehmt's echt einfach mit, das ist so großartig, das ist eine alternative Erzählung des originalen Secret Wars aus den 80ern. Was wäre, wenn Deadpool mit dabei gewesen wäre und der wirft das ganze originale Secret Wars komplett durcheinander. Ant-Man Last Days, was ich auch schon besprochen habe hier, findet man im zweiten Sonderband von Ant-Man. Und ich meine, dass irgendwo noch eins gewesen wäre. Ich hätte mir das auch aufschreiben können, aber warum sollte ich das tun? Ich tue sowas ja nie. Ja, ich hätte noch irgendwas gesehen. Ach, hier, guck an, da ist er ja. Der der Secret Wars Sonderband Nummer 1, nämlich Spider-Man. Da ist nämlich Spider-Verse komplett drin, die fünfteilige Reihe habe ich auch schon gelesen, ist eine totale Empfehlung, hat so den Spider-Ham-Bonus, die offensichtlich sehr gewöhnungsbedürftigen Zeichnungen von André Araújo, die wird als Araújo, habe ich schon komplett gelesen, muss ich mir nicht nochmal holen, ist aber ganz witzig gemacht, ja, es ist so dieses, man muss sich das so vorstellen, klassisches Spider-Man so um die 60er Jahre rum und dann eben mit 6 verschiedenen Spider-Männern. Ist ganz witzig. Spider-Männern und Frauen, muss man dazu sagen. Ja, das sind so meine Tipps in Richtung Secret Wars. Ihr müsst euch bei Secret Wars einfach rausgucken, worauf habt ihr Bock? Habt ihr Bock auf Iron Man? Lest Iron Man. Habt ihr Bock auf Thor? Lest ihr halt die Thor-Geschichten. Das ist bei Marvel, fällt mir da eine Empfehlung einfach relativ leicht, weil ich da leichter filtern kann und vielleicht auch leichter in der Lage bin, irgendwo einen Strich drunter zu ziehen oder für mich selber zu akzeptieren, wenn Sachen anders gemacht werden, als sie sein sollten. Bei DC bin ich einfach mit Herzblut dabei und deswegen ärgern mich auch so kleine Änderungen immer sehr. Nichtsdestotrotz bin ich was Secret Wars angeht, ja grundsätzlich ein bisschen milder gestimmt, auch wenn Secret Wars einfach nicht aufhören möchte. Da kommen wir dann gleich in den Previews nochmal zu. Gut, dann soll es das zu dem Thema gewesen sein. Ich gehe jetzt in die schöne Pause. Ihr hört in der Zwischenzeit einen Gastbeitrag von Max, der hat sich Art Spiegelmanns Maus angeguckt. Wir hören uns dann gleich hinterher zu meinen Comic-Reviews. Bis gleich. Hallo, hier ist Max. Ich review Maus von Art Spiegelmann. Eines der ersten Graphic Novel überhaupt, auch wenn ich die Bezeichnung Comic immer noch lieber mag und eigentlich vorziehe. Maus erschien zum ersten Mal im Jahr 1980 bis 1991 im Comic-Magazin Raw und wurde dann später, jetzt in Deutschland durch den Fischer Verlag, als die vollständige Maus herausgebracht. Ja, und in dieser gesammelten Version, die dann auch wirklich jedes einzige Kapitel dieser Geschichte enthält, habe ich diesen Comic dann auch gelesen. Maus erzählt die Geschichte von Vladek Spiegelmann, einem Juden, der in New York lebt und damals im Zweiten Weltkrieg den Holocaust überlebt hat. Eines Tages hat sein Sohn die Idee, diese Geschichte als Comic zu erzählen und für dieses Medium zu adaptieren. Deshalb schildert Vladek Art all seine Erlebnisse vor und nach dem Krieg, wie er sich seine Existenz aufgebaut hat, diese dann wieder durch den Krieg verloren hat, wie er eingezogen wurde, in Kriegsgefangenschaft geriet, dann längere Zeit auf der Flucht ist vor den Deutschen und nur um später dann doch im KZ zu landen. Aber es ist wirklich viel interessanter an dieser Geschichte ist eigentlich die Beziehung zwischen Art und seinem Vater. Die Sequenzen in der zweiten Handlungsebene im New York des Jahres 1978 lockern die Handlung angenehm auf und machen die Figuren deutlich menschlicher. Vor allen Dingen Vladek profitiert davon, weil er eigentlich von seinem Sohn als ziemlich mieser alter Mann ziemlich negativ tatsächlich dargestellt wird. Und das bewahrt diese Figur davor, zu seinem stereotypischen Hollywood-Helden zu werden. Egal wie viel Erfindungsreichtum er tatsächlich zeigt, um zu überleben. Und interessant natürlich ist an diesem Comic auch die Darstellung von Juden als Mäusen und Deutschen als Katzen. Gerade im Moment, wo sie eigentlich nicht funktionieren sollte. Zum Beispiel, wenn die Maus Vladek versucht, nicht als Teil der jüdischen Bevölkerung zu identifiziert zu werden. Ja, immer wieder findet der Autor in solchen Situationen dann interessante Lösungen, um das visuell darzustellen. Und doch zeigt es dann auch, wie unsinnig so eine Stereotypisierung eigentlich ist. Wie man eine ethnische Minderheit nicht die guten oder schlechten Eigenschaften eines Tiers zu sprechen kann, wie es damals die Kriegspropaganda versucht hat. Durch solche Szenen wird Maus eigentlich meiner Meinung nach zu dem Meisterwerk, als dass es immer gelobt wird. Seine Verspieltheit und seine Glaubwürdigkeit heben es von anderen Werken ab, dass die ebenfalls den Rassenwahn der Nazis verurteilen. Und deshalb kann ich auch sagen, es ist total gerechtfertigt, dass dieser Comic tatsächlich an Colleges diskutiert wird und so weiter. Und ja, gemeinhin vielleicht so als einen der besten Comics überhaupt gilt. Ja, das war dann auch meine kurze Review zu Art Spiegelmanns Maus. Ich habe vor allen Dingen jetzt die Aspekte beleuchtet, die mir so am besten an den Comic gefallen haben. Wirklich was kritisieren, finde ich, kann man eigentlich nicht. Oder nur sehr schwer. Es ist halt immer noch Art Spiegelmanns Maus. Ja, wie gesagt, das war's dann jetzt. Ihr hört jetzt wieder Steffen. Ich sag bis zum nächsten Mal. Vielleicht lässt er mich bald nochmal wieder irgendeinen Comic reviewen. Jo, ciao. Ho, ho, ho. Yo, yo, yo. Freshdy und Ron Tukowski präsentieren Ihnen den Weihnachtsklassiker. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Kirch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei, ei, Weihnachtsbäckerei, ei, Weihnachtsbäckerei, ei. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer das Rezept versteckt? Na, dann müssen wir es packen, einfach fein das Schloss zu packen. Schmeiß den Ofen an, ran. Brauchen wir die Schokolade, Zucker, Honig und Zuckerne und ein bisschen Zimt, das stimmt. Buttermehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren und dann kommt das Ei vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Kirch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei, ei. Weihnachtsbäckerei, ei, Weihnachtsbäckerei, ei, ei, ei. In der Weihnachtsbäckerei, da da da da da da da. Oh, läuft schon wieder. Weiter geht's hier mit der neuen Nummer 1 von Howard the Duck. Die mittlerweile zweite Nummer 1 von Howard the Duck. Ich finde, die Serie war bisher tatsächlich so gut, dass ich gesagt habe, ich möchte das weiterlesen und ich lese es auch in Print. Ich gebe Geld dafür aus, ich bin bereit, da tatsächlich mein wohlverdientes Geld dann tatsächlich für auszugeben und habe wirklich Bock darauf, das Monat für Monat zu lesen. Was mich erst ein bisschen gewundert hat, war, dass das Heft so dick ist, also das ist für ein Marvel-Heft wahnsinnig dick und auch mit einem Aufdruck versehen, plus Gwenpool, Fragezeichen, warum? Ja, und dann merkt man halt beim Durchblättern sofort, da ist noch ein Backup drin, irgendwie ein Backup eben mit Gwenpool. Und naja, ich kann ja mal über die Geschichte ein bisschen erzählen. Also nach den ganzen Ereignissen im letzten Volume hat Howard auf jeden Fall die Schnauze voll von der Erde und sucht halt eben eine Möglichkeit, nach Hause zu kommen, kontaktiert seinen alten Freund das Swamp Thing. Genau, weil Howard the Duck seinen ersten Auftritt, glaube ich, auch tatsächlich in einem Swamp Thing-Comic hatte. Und das Swamp Thing, nee, nicht das Swamp Thing, Entschuldigung, das Man Thing, ich komme damit immer durcheinander, weil das ist quasi der gleiche Charakter. Das Man Thing ist der Wächter des Nexuses und der Nexus ist im Grunde genommen der Übergang ins Multiverse und Howard hofft sich eben darüber eben den Übertritt in seine eigene Welt zu schaffen. Die Zeichnungen sind also auch für Howard the Duck total annehmbar. Ich mag auch seine neue menschliche Begleitung, Terra, die wie es aktuell auch tatsächlich bekannt ist, eine Skrull-Vergangenheit hat. Ja, es gibt dann auch auf der, ich weiß es nicht, dritten oder vierten Seite einen total lustigen Cameo-Auftritt von einem anderen Disney-Charakter. Da könnt ihr euch dann auch nochmal drauf freuen. Obwohl der Aufdruck auf dem T-Shirt nicht ganz stimmt. Also da taucht noch ein Disney-Charakter in diesem Heft auf, wie ich gerade zum ersten Mal wirklich sehe. Total witzig gemacht. Nichtsdestotrotz versucht Howard eben im Verlauf der Geschichte nach Hause zu kommen. Da kommt ihm dann aber der Wizard kommt ihm da aber dann in die Quere und das Ganze geht ein bisschen durcheinander. Am Ende der Geschichte ist es also so, dass nicht Howard nach Hause kommt, sondern es kommen zwei andere ziemlich seltsame Charaktere tatsächlich durch dieses Tor und konfrontieren Howard und Terra. Am besten gefällt mir tatsächlich die Beziehung Howard und Terra, weil das eine modernere Beziehung ist, als es die zwischen ihm und Beverly immer gewesen ist. Beverly war so ein bisschen so dieses 80er-Jahre-Mädchen, hatte auch so diesen Stallgeruch an sich, dass sie eben auch im Film immer dabei gewesen ist. Also wenn man den Howard the Duck-Film kennt, damit dieser Interspecies Relationship, das war immer ein bisschen creepy. Ich weiß nicht, wie weit das mit ihm und Terra der Fall ist, aber Terra ist insgesamt einfach auch ein interessanterer Charakter, weil sie ja ganz ähnliche Kräfte nach und nach entwickelt, wie sie auch Miss Marvel hat, eben durch ihre Skrull-Vergangenheit. Ich finde sie einfach wirklich wahnsinnig cool und für mich gehört sie einfach tatsächlich auch in dieses Heft noch wesentlich stärker, als es damals Beverly getan hat. Das Backup, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gebraucht. Ist eben eine Geschichte um Howard und ich glaube Black Cat, die sich dann irgendwie geprellt sieht. Und das Ganze geht dann also nochmal zurück ins vorherige Volume. Dann bricht irgendwie Gwenpool durchs in dieses Comic rein und es ist einfach nur komplett unnötig und dumm. Und ich weiß halt einfach nicht, was Gwenpool in einem Howard the Duck Heft zu suchen hat. Also warum sie hier einen regelmäßigen Auftritt hat, weil diese Backups gehen tatsächlich weiter. Also hier mit einem dicken To Be Continued, das zweite Heft ist auch schon erschienen, weiß ich nicht. Und das macht das ganze Heft tatsächlich teurer. Das heißt, die Howard the Duck Hefte schlagen inzwischen eben mit $5 zu Buche. Die Entwicklung ist klar. Wir machen Backups in Hefte, nach denen keiner gefragt hat, erhöhen dann eben die Preise wegen der gestiegenen Seitenzahl. Irgendwann nehmen wir die Backups wieder weg, aber der Preis bleibt. Das ist also die Entwicklung, die in diesen Heften immer wieder passiert. Und das ist das, was mich hier so ärgert, weil ich habe keinen Bock auf Gwenpool. Ne, diese Figur ist einfach nur ein billiger Abklatsch. So dieser Rule 63 ist das, glaube ich. Eine weibliche Version eines bereits etablierten Charakters. Und das ist in dem Fall einfach nur die weibliche, rosafarbene Version von Deadpool. Muss nicht sein. Also da lege ich keinen Wert drauf. Und ich finde es auch nicht witzig. Also ich kann da wirklich drauf verzichten. Ich habe auch, also wenn ich nicht wirklich gesagt hätte, dass ich mich dem jetzt hier auch wirklich hingebe und sage so, ich möchte Howard the Duck auch weiter gerne in Print lesen, weil ich das unterstützen möchte, dass ihr diese Serie macht und diese gesteigerte Aufmerksamkeit quittiert Marvel uns dann eben mit einem höheren Preis. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass dieser 2,99, 3,99 Preis demnächst einfach Geschichte ist und eben tatsächlich die $5, also die 4,99 der Standardpreis ist und die günstigen Hefte wahrscheinlich dann bei 3,99 liegen. Mein nächstes Heft ist, ich glaube, auch ein $5-Heft. Ja, ist auch wieder ein $5-Heft. Ole, ole, das heißt, ich habe Marvel jetzt in der letzten Zeit gleich mal eben $10 in den gierigen Mickey-Maus-Rachen gestopft. Weiter geht's hier nämlich mit Secret Wars 2. Das ist ein Spoof-Comic, das macht Marvel relativ häufig, dass sie einen großen Event haben und dann sofort eine Parodie auf sich selber hinterherlegen. Secret Wars 2 ist direkt im Titel schon, also wirklich ein Eiertritt in Richtung DC, die ja dann im nächsten Jahr mit Multiversity 2, auch genauso geschrieben, T-O-O, also ich weiß gar nicht, was das heißen soll, Multiversity auch, Secret Wars auch, ne? Oder doch Secret Wars oder irgendwie, das ist für mich gerade ein bisschen schwer zu entschlüsseln, weil ich kein Muttersprachler bin. Anywho, aber eben dieses Spoof-Comic, was eben nach dem großen Event kommt, stellt sich da also auch in eine Reihe mit Shame Itself. Sind sehr unterschiedliche Geschichten drin, mit sehr unterschiedlichen Ansätzen. Die erste Geschichte ist meiner Meinung nach schon so ein bisschen so die ja am meisten meta-artige Geschichte. Die startet nämlich direkt in der Redaktion von Marvel. Es geht eben darum, dass so alle Marvel-Redakteure, Marvel-Autoren, man sieht hier Scotty Young sitzen, unter anderem Brian Michael Bendis, G. Will Wilson sitzt ganz vorne an der Tafel. Die junge Dame erkennt man ja relativ leicht am Kopftuch. Dann, die sitzen eben in dieser Redaktionsbesprechung und reden eben darüber, dass man jetzt gerne Secret Wars machen möchte und dass Jonathan Hickman, der Held dieser Geschichte, eben ja dieses Projekt leiten wird. Und Jonathan Hickman hat bloß ein Problem, er hat kein Ende für den Event. Und das sagt er aber niemandem, hat total Angst, muss kotzen. Und auf dem Klo begegnet er dann Dr. Doom. Das heißt, auch diese Geschichte spielt eben auf Battleworld, was ich total großartig finde. Und zusammen mit Dr. Doom unterhält er sich eben darüber und macht einen weiteren Plan auf. Was in der Geschichte ganz witzig ist, dass man halt eben sagt, ja, und entweder wird es ein großer Erfolg und wir werden alle super reich und verdienen viel Geld damit. Und wenn es halt scheiße wird, dann streichen wir den Namen, deinen Namen da draus und behaupten, du hättest niemals für uns gearbeitet, schmeißen dich natürlich auch raus und das Ganze endet dann eben auch mit dem Hinweis, dass Jonathan Hickman Ende des Jahres eben oder am nach Secret Wars eben tatsächlich nicht mehr für Marvel arbeiten wird, was ja auch tatsächlich so ist. Der wird jetzt demnächst bei IDW, glaube ich, irgendwie Transformers schreiben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die nächste Spider-Man-Geschichte ist ein bisschen albern, die führt auch zu nichts. Danach kommt eine Geschichte von Kate Leth, dass die Geschichte setzt Kate Bishop und ich glaube Chess America, America Chavez, ich komme immer durcheinander, America Chavez, also Miss America, tatsächlich auf eine Reise durch Battleworld auf der Suche nach Pizza. Also eine Reise, die ich auch total gut verstehen kann. Ja, und ob sie zu einem Erfolg führt, lasse ich mal offen. Ist total witzig gemacht. die beiden Charaktere, Kate Lash ist ja durchaus in der Lage, so diese witzigen kleinen Buddy-Geschichten zu schreiben. Ist ja jetzt auch bei Marvel tätig innerhalb von, ich glaube, sie schreibt Patsy Walker, aka Wildcat, ist, glaube ich, ihre Serie im Moment. Ein Charakter, der ja auch in Jessica Jones vorkam. Vielleicht gibt es da Überschneidungen, kann ich jetzt gar nicht sagen. Die nächste Geschichte ist Last Days of D-Man. Ist aber ganz witzig, weil es in der Geschichte eben um D-Man geht, was ein alter, verschrobener Charakter ist. Ist vom Aussehen so eine Mischung aus Wolverine und Daredevil. Ich weiß so gut wie gar nichts über diese Figur. Ich habe nur gehört, dass sie tatsächlich aktuell wieder auftaucht. Ich meine, dass sie irgendwo tatsächlich im Moment tatsächlich im aktuellen Marvel-Universum auch benutzt wird. Und wer noch mit dabei ist, ist eben Rage. Das ist also der aktuellste Auftritt von Rage. Was ganz witzig ist in dem Zusammenhang, ist, dass ich in der gleichen Woche einen alten Condor-Band von den Avengers gelesen habe. Ich glaube, irgendwie den Rächer-Jahrbuch-Sammelband, bla, Nummer 49. Und in dem Band ist der erste Auftritt von Rage tatsächlich drin. Das heißt, ich habe den ersten und den aktuellst letzten Auftritt von Rage tatsächlich in der gleichen Woche gelesen. Das ist nur ganz witzig zu erzählen. Die Geschichte selber ist aber auch reichlich albern und geht so ein bisschen auch so auf diesen Parodie-Aspekt stärker ein. Die nächste Geschichte heißt Gal Hacked Us. Gal Hacked Us ist komplett gezeichnet und geschrieben von Rob Guillory. Den mag man am ehesten, und das ist ein Zeichner und ein Autor, den erkennst du einfach ab dem ersten Panel. Das ist der Zeichner von Chew, was ja bei Image erscheint. Das erkennt man, wie gesagt, ab dem ersten Panel. Man hat dort neue und ehemalige Heralde von Galactus, hier eben namentlich Jessica Jones, Daredevil und Spider-Man. Und das Ganze, ja, das ist halt in dem Fall einfach witzig, weil Jessica Jones hier tatsächlich so in ihren Straßenklamotten rumläuft, wie es in der TV-Serie ist, darunter aber noch ihren Superhelden-Dress aus den Comics anhat, ist halt total witzig, total überdreht. Also wenn man Schuh mag, dann darf man das hier auf keinen Fall verpassen, das ist richtig, richtig witzig. Danach geht's weiter, ich muss immer von vorne nach hinten blättern, weil man immer diese blöde Credits-Page hat. Ich hätte mir das auch, wie gesagt, wieder mal vorher aufschreiben können. Weiter geht's dann mit The Bear Without Fear. Ja, das reimt sich nur geschrieben. The Bear Without Fear ist von Ryan Brown, auch ein Zeichner, den man dann erkennt, wenn man seine Serie gelesen hat. Ist auch eine Image-Serie, nämlich God Hates Astronauts. Erkennt man aber, wie gesagt, auch von der Machart, die Gesichter sind ganz typisch, dann die Soundwords, die er benutzt, die irgendwie keine Soundwords sind, sondern irgendwie eher so Beschreibungen fast schon, ist sehr blutig, ist total abgedreht, ist eben so ein Bär im Daredevil-Kostüm, der gegen alle möglichen Alternativversionen von Cyclops antritt, ist total verrückt und abgedreht, und am Ende gibt's noch zwei Seiten von Eric Powell, Doom Behind the Tyranny, wo es, ja, ich würde sagen, so ein Porträt gibt eben von Dr. Doom. Ich finde, dieses Heft ist einfach wirklich wahnsinnig witzig. Ist halt so ein typisches Parodie-Comic, wie das von Marvel in den letzten Jahren immer mal wieder rausgekommen ist, zu einem großen Event. Es gab, glaube ich, zum Infinity Gauntlet gab es, glaube ich, noch irgendwie The Avengers and the Infinity Gauntlet, was eine vierteilige Serie sogar tatsächlich gewesen ist, was eigentlich auch eher parodistisch gemeint ist. Man muss das mögen und man muss auch diese Kurzgeschichten mögen und Bock haben auf dieses wirklich sehr abgedrehte Parodistische. Wenn man jetzt hier irgendwie ernst gemeinte Superhelden-Dinge erwartet, dann wird man hier leider enttäuscht werden. Es gab ähnliche Geschichten bereits in Secret Wars War Journal oder Secret Wars Journal, und in Secret Wars Battle World gab es eben auch, das waren eben zwei Secret Wars Serien auch, das waren, hatten teilweise einen sehr, sehr ähnlichen eine sehr ähnliche Herangehensweise. Da gab es eben diese eine Geschichte mit MODOK, die hätte auch gut hier reingepasst, definitiv. Nur mal so als Beispiel, aber auch da gab es eben Serien, die eher einen parodistischen Ansatz hatten. Das ist einfach im Grunde genommen nur nochmal so ein extra Bonus und gehört für mich einfach auch so ein bisschen zum Secret Wars Kanon, weil Secret Wars ja nichts anderes ist als ein riesengroßes, in die Länge gezogenes What-If, und das bringt einfach dieses Heft nochmal so richtig auf die Spitze. Gut, dann habe ich noch ein weiteres Marvel-Comic, nämlich Moon Girl and Devil Dinosaur. Jetzt habe ich noch fast falsch gesagt. Ja, was kann man über dieses Heft sagen? Es geht um Moon Girl, dem Vornamen, glaube ich, Luna heißt, mit dem Kopf immer so ein bisschen in den Wolken schwebt. Sie ist hyperintelligent, ist den anderen Kindern in ihrer Klasse total überlegen. Wissenschaft ist für sie das A und O, und sie ist immer am Basteln und immer Finden. Und die Eltern sind total genervt und wissen überhaupt nicht, wie sie dem irgendwie entgegentreten können, weil das Kind lässt sich überhaupt nicht stoppen, ist in der Schulklasse, also auch eher, wird das also eher belächelt und nicht ernst genommen. Und irgendwie baut sie dann so ein kleines Doohickey, was dann eben so ein Portal tatsächlich öffnet. Zeitgleich, Airquotes, Migu, Migu, in der Vergangenheit eben in der Zeit von Devil Dinosaur sieht man eben Moonboy, den kleinen Affenjungen, auf Devil Dinosaurs Rücken ein Abenteuer erleben und irgendwie geraten Devil Dinosaur und Moonboy tatsächlich nicht. Was mit Moonboy passiert, möchte ich jetzt gar nicht mal so sagen, weil es ein bisschen schmerzhaft ist tatsächlich. Aber Devil Dinosaur landet tatsächlich in der aktuellen Zeit. Großartig gezeichnet, das sind, glaube ich, Amy Reeder und den Namen von dem männlichen Autor habe ich jetzt gerade so ein bisschen vergessen. Ich liefere das aber tatsächlich in den Shownotes nach, vor allem, weil ich dann, nachdem ich das Heft das erste Mal gelesen hatte, schon freudig bei Twitter geschrieben habe, nach dem Motto, Moon Girl und Devil Dinosaur ist eine absolute Leseempfehlung. Und der Co-Autor, Co-Zeichner des Heftes hat dann das gleich retweetet und meint, oh, jetzt haben wir hier unseren Cover-Blurb. Und ich fände das schweinewitzig, ich fände das wirklich nicht schlecht. Ich meine, ich weiß nicht, ob das passiert, aber ich fände es witzig, wenn dann irgendwie mein Name auf dem Trade Paperback steht, nach dem Motto, ja, das sollte man lesen. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber weiß ich nicht, vielleicht drückt mir mal die Daumen, vielleicht ist dann mein Twitter-Account-Name dann tatsächlich mit einer Empfehlung auf dem Trade Paperback und alle Leute gucken so auf dieses Trade Paperback und sagen, hä, wer ist denn Nerd, Nerd, Nerd? Das ist ja auch total komisch. Glaube ich auch nicht dran, vielleicht passiert's, keine Ahnung. Für mich ist das eine definitive Leseempfehlung. Ist eine schöne Geschichte, eben weil es ein weiblicher Hauptcharakter ist tatsächlich. Ein großer roter Dinosaurier. Ich habe mal neulich irgendwo gehört, man ist nie zu alt für Dinosaurier, was ich irgendwie so nicht sehe, aber egal. Ich finde es schön, dass es diesen Charakter einfach noch gibt, dass es weiterhin Devil Dinosaur in der aktuellen Kontinuität gibt, dass man das nicht irgendwie komplett in die Tonne wirft, diese Figur. Ich glaube, Secret Wars hat da durchaus nochmal gezeigt, dass durchaus noch Interesse an dieser Figur besteht und warum nicht eben diesen großen roten Dinosaurier mit einem kleinen wissenschaftsfanatischen Mädchen zusammenführen. Was da noch zukommt, ist eben, dass sie eine Person of Color ist, also eben schwarzes Mädchen. Das sind ja durchaus Figuren, die, also ich habe da heute noch mit jemandem bei Twitter drüber mich unterhalten, dass Persons of Color, so muss man es sagen, nicht Person of Colors, die sind ja nicht grün und blau, sondern Persons of Color ja durchaus eine Minderheit in Superhelden-Comics immer noch sind. Das ist durchaus eine Sache, da haben auch eigentlich sogar DC noch mehr Nachholbedarf, weil Marvel da tatsächlich stärker nachlegt im Moment. Es hat ein paar Verbindungen in Richtung alter Devil Dinosaur-Kontinuität, nämlich damals in den 70er Jahren gab es bei Marvel ja auch die Godzilla-Comics. Da rede ich in einer der nächsten Folgen von König der Podcasts nochmal genauer. Da habe ich mir den Band hier in Berlin gekauft, wenn ihr die Folge gehört habt. Cross-Promotion. Und da ist es tatsächlich so, dass Devil Dinosaur einen kurzen Gastauftritt hat und da wird Moonboy tatsächlich mit einem kleinen japanischen Jungen in Verbindung gebracht. Die scheinen wohl irgendwie über hunderte von Jahren eine Verwandtschaft aufgebaut zu haben. Und das Gleiche passiert hier tatsächlich eben mit Moon Girl, mit Luna. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll irgendwo, dass da jetzt schon wieder so künstlich so eine Verbindung zwischen diesen beiden Personen hergestellt wird. Die allerwenigsten werden allerdings die Godzilla-Comics aus der Zeit gelesen haben. Das sonst Zeug liest wahrscheinlich bloß der absolute Mega-Nerd. Huch, das bin ja ich. Gut, aber wie gesagt, Leseempfehlung von mir. Ich möchte reden über die klassischen Nintendo-Comics der, ja, man muss eigentlich fast schon sagen, 90er Jahre. Es ist, man muss die Zeit verstehen. Also die 90er Jahre waren ja auch geprägt von dem Versuch, Comics ein bisschen anders zu bewerben. Und es gab damals dieses Nintendo Power Magazin in Amerika und in Deutschland dann eben die deutsche Version Club Nintendo. Halt immer so Bonus-Comics. Ich weiß nicht, wie das bei diesen Comics gewesen ist, wer die tatsächlich zu verantworten hat. Und das Wort verantworten ist da tatsächlich auch Programm. Die sind teilweise so abgedreht und verrückt und sinnlos, weil man einfach irgendwie versucht hat, was ja Witziges oder so gezwungen Witziges zu machen und dann aber auch komplett teilweise ins Klo gegriffen hat. Oder das war teilweise richtig, richtig schlimm. Es gibt im Internet noch irgendwie so eine Top, ich weiß es nicht, Top irgendwas, 5-Reihe mit den schlimmsten Momenten dieser Nintendo-Comics. Ich suche das nochmal raus. Das ist also richtig, richtig schlimmer Kram. Weil irgendwann hat man angefangen, wirklich die Figuren in total seltsame Settings zu stecken. Da sind also hier beispielsweise Geschichten rausgekommen wie Mario im Wunderland, wo sich Mario im Grunde genommen in Dorothy oder in Alice verwandelt oder irgendwas dazwischen. Dann gibt es eine Geschichte namens Clamp Wando, Muskeln sind nicht alles, wo Mario eben mit den Street Fighter Charakteren zusammentrifft, was ja damals auch eine ziemlich große und beliebte Serie gewesen ist, eine Spielserie. Irgendwie weiter mit Erholung, nein, danke, eine Zeitreisegeschichte. Einer der ganz großen Klassiker ist so Varios Weihnachtsmärchen, wo Wario irgendwie so die Geschichte von Ebenezer Scrooge nacherlebt, Mario Zilla und so weiter und so fort. Und irgendwann fängt man dann tatsächlich an, Comics zu Videospielen zu machen. Ich hatte damals tatsächlich die allermeisten dieser Comics auch selber in der Hand, also gerade diese langen Comics, diesen Terranigma-Comic, hatte ich selber in der Hand, zumindest den ersten oder zweiten Teil. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, welchen der beiden Teile ich hatte. Und auch den Comic zu Yoshi's Island. Was aber auffällt, ist gerade in der deutschen Bearbeitung, ist diese sehr, sehr, ja, fast schon irritierende Übersetzung, also wo wirklich in diese harten Fantasy-Plots bei Terranigma plötzlich so Sachen reingeschrieben werden, also wenn dann eben dieser Sidekick-Charakter dann über irgendwelchen Blumen schwebt und sagt, ach, guck mal hier, diese Blumen sind aber lustig, rot und weiß gestreift, genau wie meine Pommes. Das ist vor allem einem Menschen zu verdanken, nämlich Claude M. Mäuse. Ich glaube, er hat sich selber auch mal Claude M. Mäuse genannt. Er wird, glaube ich, genauso ausgesprochen. Der hat damals also nicht nur die Comics, sondern auch viele, viele Videospiele übersetzt und ist so eine dieser, ja, muss ich eigentlich fast schon sagen, infamous, also berüchtigten Personen im Bereich der Videospielübersetzung oder sowas. Also er hat Comics und Videospiele auch tatsächlich sinnentfremdend übersetzt und das hat oft auch dazu geführt, dass Rätsel halt überhaupt nicht mehr funktionierten und nichts mehr wirklich klappte. Und das ist zum Teil tatsächlich auch hier in diesen Comics so ein bisschen der Fall, dass es alles so ein bisschen noch witziger gemacht ist, als es vielleicht im Ursprungsmaterial vorgesehen gewesen ist. Und so eines der vorherrschenden Worte in diesen Comics ist ganz oft Hollerö. Ne? Also Hollerö, Hollerö, Hollerö. Das ist ja im Grunde genommen irgendwie auch so ein Unwort und das ist tatsächlich hier geprägt worden. Die Zeichnungen sind bisweilen ganz schön. Man könnte das jetzt nochmal nachrecherchieren, wer das gewesen ist. Das sind teilweise japanische Produktionen, teilweise aber auch eindeutig amerikanische. Führt allerdings auch irgendwann auch mal dazu, dass das tatsächlich Kirby als Detektiv unterwegs ist, wo man auch so denkt, dass kommt jetzt aber bestimmt ganz garantiert nicht aus den Videospielen. Allerdings, und das ist so ein bisschen so ein Kniff, den die Comics damals hatten, die haben teilweise so ein bisschen Hilfeleistung gestellt, was die Spiele tatsächlich angeht. Es gibt in Terranigma nämlich eine Stelle, da kann ich mich wirklich bewusst daran erinnern, dass wir damals vom Super Nintendo gesessen haben und an einer Stelle nicht weiterkamen. Und dann habe ich mein Terranigma-Comic rausgeholt und gesagt, okay, hier in diesem Comic, das war eine Stelle, da sucht der Held, dass der Held tatsächlich die seine geliebte Melina sucht in einem Schloss und eben nicht findet und dann eben auch in diesem Comic, ich weiß gar nicht, ob es wirklich die Heldin oder die Geliebte war oder nur die, nee, es war glaube ich ein Geist, der Geist von einem Mädchen, glaube ich, und findet die auch in dem Comic in einer Statue und wir sind also durch diesen Dungeon durch oder dieses Level durchgelaufen und haben es einfach nicht gefunden und im Comic gab es dann eben den Hinweis darauf, was eben jetzt zu tun gewesen ist. Und das hattest du tatsächlich auch nur bei den Heften, die so ein bisschen die Spiele wiedergegeben haben. Aber auch da ist es eher so Slapstick-mäßig, wo dann der Held in Terranigma also auch in dieses große Loch fällt und dann auf der anderen Seite wieder rausplumpst und genau auf seinem Gesicht landet. Und Terranigma ist in weiten Teilen ja schon wahnsinnig episch, ist auch wirklich so mit eines meiner absoluten Lieblings-Super-Nintendo-Spielen überhaupt. Hab's auch einmal selber durchgespielt. Die Comics sind also wirklich mit Vorsicht zu genießen, vor allem weil sie irgendwann auch komplett surreal und komisch werden. Man kann sie, wie es bei solchen Sachen ja auch immer mal der Fall ist, relativ easy im Internet finden. Man muss sich ein bisschen umgucken, aber man findet sie in verschiedenen Sprachen, dann eben auch im Internet. Ich habe jetzt hier einen ganzen Satz deutscher Ausgaben gefunden. Ich habe jetzt hier irgendwie, jetzt muss ich nochmal eben schauen, ich habe jetzt irgendwie 34 einzelne Objekte oder 34 einzelne Teile von Comics in einer relativ hohen Auflösung tatsächlich. Und da das Ganze damals ja sowieso Werbematerial gewesen ist, ist das Ganze dann auch moralisch nicht irgendwie verwerflich, sondern das kann man definitiv mal mitnehmen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass also die letzten Comics in dieser Reihe tatsächlich Die Comics waren zu Ocarina of Time, was ja auch eines der späten Comics gewesen ist, und irgendwann Anfang der 2000er Jahre hat man dann eben auch aufgehört, Nintendo Comics zu produzieren, was ich inzwischen also auch nicht wirklich bereue, weil Zelda hat ja eine sehr erfolgreiche Manga-Reihe bekommen, Mario hat aber gerade bei so Geschichten wie Sag niemals Follerö oder irgendwie Rummelplatz-Quatsch oder Mitternacht im Hexendom, das ist also Banana Day, Mario Zilla auch, und wirklich so das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, okay, das ist irgendwie straight, so zur Quelle zurück, ist eben so diese Lufia-Geschichte, die auch nicht wirklich lustig ist, sondern tatsächlich eher dem Spiel entspricht. Sucht euch das mal raus, sind eben klassische Videospiel-Comics, die auch für mich so ein bisschen so eine Zeitreise zurück gewesen sind, weil ich wirklich viele von diesen Comics selber hatte. Die gab es damals ja, soweit ich das richtig erinnere, im Karstadt immer umsonst. Die lagen da einfach irgendwie aus und man konnte sich die mitnehmen. Ich habe noch ein paar Club Nintendo Comics eben mit Pokémon Geschichten drin, wo dann einfach Serienfolgen abfotografiert wurden und dann eben zwischen zwei Buchdeckel, hätte ich fast gesagt, oder zwei Heftdeckel eben gepresst wurden, was auch ein bisschen schräg ist. Also ich habe wirklich zwei oder drei Ausgaben von diesen Pokémon-Comics, was ja im Grunde genommen auch nur Giveaway-Werbematerial gewesen ist. Also teilweise sind es eben nur so Geschichten von so vier Seiten auf der anderen Art, aber manchmal auch ganze Hefte oder manchmal sogar zwei Hefte, die so eine ganze Story eben insgesamt ergeben. Ja, wie gesagt, schöne Zeitreise in meine Kindheit. Genau, und dann kommt jetzt nämlich noch die Nerd-Nerd-Nerd-Programmvorschau! Jawohl. Nächste Woche Sonntag sollte es eigentlich erstmal so geplant gar keine Folge geben. Ich werde aber trotzdem was in den Feed schicken. Ich verrate mal noch nicht was. Also es wird eine zweite Folge von etwas geben, was eine erste Folge schon hatte. Am 24.12., das ist Heiligabend, bekommt ihr die Wichtelfolge des Königs der Podcasts. Das ist die Sendung, die wir bekommen haben. Zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt weiß ich noch nicht, was wir bekommen haben. Das ist irgendwann nächste Woche ab dem, ich glaube, ab dem 15. der Fall. Da bekommen wir 14. 15. Dezember, glaube ich. Ich hoffe, dass das irgendwas ist, was sich tatsächlich lohnt zu veröffentlichen. Ich bin da ein bisschen fickerig. Ich bin da so ein bisschen nervös tatsächlich, weil ich Angst habe, ja, das ist immer so ein Risiko, wenn man andere Leute seine Sendung machen lässt. Und natürlich bin ich auch gespannt darüber, was der Podcast oder die Podcastenden, die unsere Sendung dann eben auch bekommen, was die dazu sagen. Das ist natürlich immer so ein Risiko, was man eingeht, wenn man anderer Leute Formate übernimmt. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt darauf. Die Sendung, die wir bekommen, hört ihr eben am 24.12. Eine weitere Sendung wird es dann geben am 31. Dezember. Da werde ich eine Konserve versenden. Da bin ich gerade zufällig wieder in Berlin. Ich bin über den Jahreswechsel bin ich wieder bei der Lara. Ich weigere mich ja standhaft, Silvester zu feiern, weil ich denke, hey, das ist halt ein Tag wie jeder andere. Und nur weil man, wenn man es irgendwie geschafft hat, die letzten 365 Tage lebendig durchs Leben zu kommen, ohne größere Schäden zu verursachen oder abzubekommen. Ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, sich zu besaufen. Was nicht heißt, dass wir uns nicht besaufen, das kann ich ja noch nicht abschätzen. Genau, da werde ich also an dem Tag an Silvester eben eine Konserve versenden. Das wird keine aktuelle Superhelden-Comic-Sendung sein, auch keine komplette Magazinsendung. Aber lasst euch da einfach mal überraschen, da werde ich ein paar Dinge besprechen, die sonst in diesem Format eigentlich so keinen Platz finden. Eine weitere News, die ich noch weggeben wollte, ist, dass es jetzt zu den meisten Formaten bei Nerd Nerd Nerd Einzelfeeds gibt. Ja, die Motivation dahinter war ganz klar, dass der Herr Klaus Backhaus, heißt glaube ich auf Twitter auch ungefähr so, der hat einen Sammelfeed erstellt mit allen Pottwichtel-Podcasts. Mitmachen übrigens, es machen übrigens 50 Podcasts beim Pottwichteln mit, und dieser Feed enthielt 49 Feeds von 49 Podcasts, und der einzige, der fehlte, war der König der Podcast-Feeds, weil der Herr Backhaus die Transferleistung nicht erbringen konnte, dass Nerd Nerd Nerd ja im Grunde genommen ein großes Konglomerat an Sendungsformaten ist, und ich vermute, dass die allermeisten Neuhörer, Neuhörenden das unter Umständen auch nicht verstehen und deswegen vielleicht ein bisschen überfordert sind mit dem Programm, was wir hier liefern. Deswegen gibt es tatsächlich jetzt zwar weiterhin den Nerd Nerd Nerd Master Feed, der wird für ein paar Formate auch exklusiv bleiben, also Nerd Nerd Nerd bekommt ihr nur im Master Feed, also es gibt keinen einzelnen Nerd Nerd Nerd Feed, das wird auch weiterhin so bleiben. Dann wird es auch die ganzen kleinen experimentellen Formate die ich gelegentlich mal so mache, so Einzelpodcasts und so. Auch diese wird es nur erstmal im Masterfeed geben und eben auch alle anderen Dinge. Das heißt, wenn ihr nichts verpassen wollt in Zukunft, dann haltet euch wirklich an den Masterfeed. Allerdings hat die Sendung mit dem Nerd seinen einzelnen Feed. Der König der Podcast hat seinen einzelnen Feed bekommen und auch Herz der Würfel hat jetzt einen neuen Einzelfeed. Das heißt, solltet ihr in der Vergangenheit mal irgendwann den Herz der Würfel-Feed abonniert haben und den scheinen tatsächlich noch Leute abonniert zu haben, denn ich kriege das irgendwie angezeigt. Nichtsdestotrotz habt ihr da jetzt die Möglichkeit, diese Sendung auch einzeln zu abonnieren. Wenn ihr sagt, mich interessieren keine Comics, ich will nur Godzilla und nur Rollenspiel hören, dann habt ihr eben da die Möglichkeit, ihr könnt auch nur diese Solo-Sendung hier einzeln abonnieren. Das ist auch durchaus möglich, ist euch freigestellt. Nur ich empfehle euch tatsächlich, den Masterfeed zu nehmen und dann eben, also solltet ihr das bei iTunes eben abonniert haben, tatsächlich dann eben das automatische Herunterladen zu deaktivieren und das auch an eure eigenen Hörgewohnheiten anpassen. Ich biete den Masterfeed auch weiterhin an, das ist mir auch ganz wichtig und wie gesagt, die Abonnenten des Masterfeeds bekommen dann eben tatsächlich auch eben die Bonus-Sendungen, die Bonus-Formate, die exklusiven Nerd-Nerd-Nerd-Sendungen, die man eben nur in diesem Masterfeed bekommt. Denn da komme ich auch gleich nochmal zu. Nerd, Nerd, Nerd wird im nächsten Jahr nochmal so ein bisschen rebootet, aber dann gleich beim nächsten Thema. Im Januar machen wir hier von Nerd, Nerd, Nerd tatsächlich so ein bisschen was wie Winterpause. Wir haben das in den letzten Jahren immer so gemacht, dass wir im Januar, also im Dezember eigentlich schon so gut wie gar nicht mehr produzieren. Eine weitere Sendung, Herz der Würfel, ist auch für den Januar geplant. Da musste ich nämlich jetzt erst noch Zeit finden, die Sachen zu produzieren und die habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Und mit dem König der Podcasts geht es wahrscheinlich erst im Februar weiter und da müssen wir mal gucken, wann Daniel und ich Zeit finden, da weiter aufzunehmen. Max ist, was ich noch dazu sagen muss, Max ist ein kleines bisschen zurückgetreten von seiner Beteiligung an diesem Projekt, weil er jetzt Student ist, er ist jetzt Studierend, er ist jetzt in Münster an der Uni, viel Erfolg dabei, aber ich hoffe, dass ich ihn gelegentlich nochmal dazu bewegen kann. Er hat das ja auch selber heute noch gesagt, also in der Sendung, in seinem Beitrag dieses Mal sagt er ja noch, ja, er möchte das auf jeden Fall weitermachen, vielleicht lasse ich ihn ja nochmal, lalala. Nicht mehr so eine rege Beteiligung, wie es eben in der Vergangenheit gewesen ist, leider, weil ich denke, dass Max nicht nur ein wichtiger Teil dieses Podcasts ist, sondern eben auch immer eine Hälfte des festen Teams. Dennoch wird sich Nerd, Nerd, Nerd im nächsten Jahr nochmal ein bisschen wandeln. Ich habe mir schon so eine kleine Liste gemacht mit Themen, die ich bearbeiten möchte. War ganz überrascht, dass ich für eines der Themen gar nicht so großartig reisen muss tatsächlich. Also ich habe heute festgestellt, dass ich mit ein bisschen Glück eines der Themen tatsächlich sogar hier in der Stadt abhandeln könnte. Und das nächste Jahr ist definitiv auch mit Abenteuer und anderen Dingen gepflastert. Gut, ich würde sagen, das war es dann eben tatsächlich für heute. Wir hören uns dann eben an Silvester wieder. Ja, ich würde sagen, auf wieder Nerd, auf wieder Tschüss. Tschüss. Something, la la la, rain for City Class. LLC is a PPA of the City Class. SANTLRESBCT, hooray for City Class. Hooray for City Class. Hooray for City Ja, ihr solltet mal Popcasten. Hallo, mein Name ist Steffen und ich rede hier über Comics. Möchten Sie auch über Comics reden? Ja, ich glaube, Sie möchten reden über Comics. Ja. Wir reden alle über Comics.